Kundgabe 449. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.6.1938. Buch des Lebens. Zusammenfassende Gebote. Jede Minute deines Lebens lässt der Herr bestimmend für die Ewigkeit an dir vorübergehen. Alles, was du tust und denkst, ist im Buch des Lebens verzeichnet. Deshalb musst du wachen Geistes immer darauf bedacht sein, Seite für Seite dieses Buches zu füllen mit guten Werken und guten Gedanken. Für all dein Tun und Handeln bist du verantwortlich. Doch wenn dieses immer dem Willen Gottes entspricht, dann wird eine ungeahnte Glückseligkeit der Lohn deiner Taten und deines Wandelns auf Erden sein. Daher beachte, lasse nie vergeblich deinen Nächsten bitten, sondern gib und erfülle eine jegliche Bitte, die dein Ohr berührt, soweit es dir möglich ist. Achte keinen Menschen gering, so niedrigen Standes er auch sei, und gib ihm die ihm vor Gott zustehende Achtung. Sei deinem Mitmenschen ein Berater in leiblicher und geistiger Not, wenn er irre geht auf seinem Lebensweg oder schwer zu Gott, dem Herrn, findet. Vergib ihnen immer von Herzen, was sie dir Übles antun, und sinne nicht auf Vergeltung, denn diese allein übet der Herr. Ihr aber sollt lieben auch eure Feinde. Bleibe demütig im Herzen und erkenne stets die unendliche Größe und Liebe des himmlischen Vaters, die sich zu den kleinsten Wesen der Schöpfung neigt, so auch zu dir, um dich zu sich hinanzuziehen. Bleibe verbunden in innigster Liebe mit deinem himmlischen Schöpfer und flehe ihn im Gebet um seine Gnade und seinen Segen auf allen deinen Lebenswegen an, auf dass dir dadurch die Kraft erwachse, tätig zu sein nach seinem Willen. Übe dich in der Sanftmut, in der Friedfertigkeit und in der Barmherzigkeit, denn nur dadurch kannst du ein Kind Gottes und als solches fähig werden, die Stimme des Herrn zu vernehmen. Erkenne, wie alles um dich her nach Erlösung verlangt, und sei hilfsbereit, wo es gilt, die Herzen zu öffnen für das Heil, das allein aus dem Wort Gottes kommt. Gedenke mit aller Liebe der Verstorbenen, die gleich dir ringen um Vollkommenheit. Gib ihnen durch das Gebet die nötige Kraft und Unterstützung, derer sie bedürfen. Dies alles vermag dich in einen Geisteszustand zu bringen, dass des Herrn Wirken an dir sich sichtbar äußert. Denn nur wer in aller Fülle die göttliche Gnade empfangen kann, weil er sich derer würdig macht, dem wird auch die Gnade eines sichtbaren Wirkens des Herrn zuteil. Wenn der Herr Aufenthalt nehmen kann in einem Herzen, das die Liebe zu Gott und den Mitmenschen so gestaltig geformt hat, dass die Seiten des Lebensbuches nur immer edle und gute Taten und Gedanken verzeichnen. Die Schuld wird der Herr streichen oder Vergeltung üben, je nachdem sich das Erdenkind ihm zu oder abgewendet hat. Darum suchet, euch zu veredeln, wo ihr nur könnt, und dem Herrn wohlgefällig den Weg auf Erden zu wandeln, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, sondern das ewige Leben habet. Amen.